Teil 5. Vor- und Nachteile von Stadt- und Landleben. Viele Schüler in Deutschland leben in der Stadt, andere auf dem Land. In den folgenden Berichten hörst du die Meinungen von 5 jungen Leuten. Lies zuerst die Liste mit den verschiedenen Aussagen A bis H. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Notiere beim Hören zu jedem Bericht den richtigen Buchstaben, A bis H. Einige Buchstaben bleiben übrig. Du hörst die Berichte einmal. Zuerst hörst du ein Beispiel. Dieser Bericht hat die Nummer 0. Die Lösung ist Z. Nummer 0. Nächstes Jahr mache ich Abitur. Ich werde hier in der Stadt bleiben. Hier kann ich studieren oder gleich arbeiten. Auch nach dem Studium finde ich in der Stadt schneller eine Stelle. Und Jobs werden hier viel besser bezahlt als auf dem Lande. Jetzt hörst du die anderen Berichte. Aufgabe 21. Auf dem Land ist es mir einfach zu langweilig. Da gibt es doch gar nichts. Nur Tiere und gute Luft. Mir reicht die Luft in der Stadt. Die ist genauso gut wie auf dem Land. Ich brauche Abwechslung. Kino, Konzerte und so. Aufgabe 22. Ich unternehme viel mit meinen Freunden. Und die wohnen alle in der Stadt. Die kann ich schnell mit U-Bahn und S-Bahn erreichen. Manchmal auch mit dem Bus. Das kostet alles nicht besonders viel. Das ist ganz wichtig für mich. Und es ist bequemer als mit dem Fahrrad. Aufgabe 23. In der Stadt ist mir einfach zu viel los. Auf dem Lande genieße ich das Grün und freue mich, wenn ich Vögel singen höre. Ich mag auch Kühe auf der Weide. Die kann ich stundenlang beobachten. Ich bin gerne draußen, im Freien, in der Natur. Aufgabe 24. Hier ist die Luft viel besser als in der Stadt. Und es gibt weniger Lärm. Die vielen Autos mit ihren Abgasen und das Hupen in der Stadt, das macht mich alles ganz krank. Und ich möchte lange leben und gesund bleiben. Ende Prüfungsteil Hörverstehen.